1850 starb in Antwerpen der Millionär Wilhelm de Boeuf. Die Jesuiten hatten den Sterbenden veranlasst, sein Vermögen einem jesuitischen Strohmann unter Umgehung seiner rechtmäßigen armen Erben zu vermachen. Diese klagten. Dabei wurde der ganze ungeheuerliche Sachverhalt vor Gericht in aller Klarheit enthüllt. 1890 wurde in Straubing ein Prozess verhandelt, aus dem sich klar ergab, wie der Jesuit Nix den jüngeren Jesuiten Ebenhöch und dessen Mutter veranlasst hatte, zwei alleinstehende Frauen um 66.000 Mark zu betrügen. Der Jesuit Nix trat bei diesem Betrug unter einem Decknamen auf. Graf von Hohnsbruch war bei der Sterbestunde des Betrügers Ebenhöch zugegen. Dieser starb mit dem Schrei auf den Lippen: »Mutter, das Geld, das Geld!« Die Todesstunde hatte den Leichnam Loyolas zum Bewusstsein seiner Schuld gebracht. Der Jesuit Nix, der Urheber des Verbrechens, von Hohnsbruch über den seltsamen Ausruf im Sterben unterrichtet, erklärte ihn als Fieberfantasie. Damals brachte das Gericht noch Ordensverbrechen an den Tag, so wurde alles enthüllt. Groß war und ist die Ernte, die der Jesuit durch den ungeheuerlichen Missbrauch des priesterlichen Amtes für seinen Ordensgeneral einheimst. Neben diesem Erwerb stand von Anbeginn der geschäftliche. Hierzu bediente sich der Orden kaufmännisch tüchtiger Kräfte, wo er sie nur finden konnte. Zitat: »Man muss sich auch ihres, das heißt solcher tüchtigen und wirtschaftlich gut beschlagenen Menschen, Ansehens, ihrer Klugheit, ihres Rates bedienen, beim Ankauf von Gütern und so weiter«, Zitat Ende. Damit die Augen der Welt aber nicht auf das wirtschaftliche Erraffen des Ordens gelenkt würden, verwertet er diese Vertrauensmänner auch als Strohmänner. Zitat: »Man muss sich auch stillschweigend und ganz im Geheimen ihres Namens bei der Vermehrung der zeitlichen Güter bedienen, sobald man ihnen hinreichend vertrauen zu dürfen glaubt«, Zitat Ende. Mit dieser Bestimmung ist der Grund gelegt für die heutige anonyme wirtschaftliche Betätigung des Ordens, ja für das ganze heutige anonyme Wirtschaftssystem. Wir werden davon noch hören. Doch noch weitere Quellen erschließen sich dem in seiner Raffgier unersättlichen Orden. Er versteht es in allen seinen Handlungen vortrefflich, seine Sorge für das Seelenheil anderer mit dem hemmungslosen Willen nach Reichtum zu verbinden. Bei seinem Kampf gegen die Ketzer fand er gleich nach seiner Gründung hierzu ein reiches Betätigungsfeld. Der Christus quasi Präsens betrachtete es als sein gutes Recht, allen Besitz, der den Ketzern durch Gewalttaten und Verfolgungen aller Art in Sorge für deren Seelenheil geraubt worden war, an sich zu reißen. So verkaufte er sogar die Abendmahlgeräte der Protestanten und missbrauchte die weltlichen Fürsten, die die Ketzer von den Gütern vertreiben und diese ihm dann überweisen müssten. Wie wenig er dies im Bewusstsein eines Kriegsrechts verlangte, erweist die Tatsache, dass er sich ganz ebenso hemmungslos an den Besitz katholischer Orden vergriff. Planmäßig jagte er ihnen die einträglichsten Wallfahrtsorte ab, vertrieb sie auch sonst überall aus ihrer starken wirtschaftlichen Stellung, wo er nur irren konnte, und eignete sich ihre Güter an. Er verzichtete hierbei auf kein Mittel der Verleumdung, der Lüge und der Verschlagenheit oder Gewalt. Durch die Reformation war der Ordensbesitz in andere Hände übergegangen. Das Restitutionsedikt, das Kaiser Ferdinand II. 1629 auf der Höhe seiner Macht während des Dreißigjährigen Krieges, bedrängt von seinem jesuitischen Beichtvater, erließ, ordnete an, dass alle von den Protestanten seit dem Passauer Vertrag 1552 eingezogenen geistlichen Stiftungen und Kirchengütern den Katholiken zurückgegeben werden sollten. Dieser ungeheuerliche Eingriff in die Besitzverhältnisse in Deutschland kam natürlich vornehmlich den älteren Orden zugute, die vor 1552 Besitz im Reiche hatten. Jesuitenbesitz war nicht in protestantische Hände übergegangen. So hatte der Orden rechtmäßig gar keinen Nutzen von diesem Edikt. Der jesuitische Beichtvater hatte es aber nicht durchgesetzt, um die Machtstellung der älteren Orden, Benediktiner, Zisterzienser, Prämonstratenser, zu mehren. Der Jesuit forderte und glaubte, ein Recht dazu zu haben, da ohne ihn ja der Dreißigjährige Krieg und dessen glückliche Wendung nie zustande gekommen wäre, dass die bedeutendsten Männerkloster und überdies sämtliche Frauenklöster ihm übergeben würden. Es entbrannte nun ein hartnäckiger Kampf zwischen den älteren Orden und den Jesuiten, vor allem zwischen jenen und dem Beichtvater Kaiser Ferdinands II. Und berüchtigten Kriegshetzer, dem Jesuiten La Mormaini. Dieser suchte mit allen Mitteln, die anderen Orden zu berauben, so wie es sein General, der Christus quasi Präsens, von ihm forderte. Aus der endlosen Zahl solcher verdienstvoller Taten sei ein üblicher Betrug erwähnt, der dem Orden ausnahmsweise einmal misslang. Das Nonnenkloster Wöltingerode zwischen Goslar und Wienenburg wurde von den Zisterziensern wieder in Besitz genommen. Lamormainy log dem Kaiser vor, das Kloster wäre ihm von den Zisterziensern übergeben und stünde leer. Die Nonnen aber, die dort wohnten, erzählte er von der Gefahr, in der sie dort in den aufgeregten Kriegszeiten stünden. Verängstigt verließen sie denn auch Wöltingerode. Sofort besetzten es die Jesuiten und ließen sich von dem noch vorhandenen Personal den Treueid leisten. Das erfuhren die Nonnen und erkannten die Überlistung. Sie kehrten sofort zurück. Nun standen innerhalb der Klostermauern die beiden feindlichen Parteien streitbar gegenüber. Mit brutaler Gewalt und unter Anwendung widerlichster Rohheiten ließen die Jesuiten die Schwestern aus dem Kloster durch herbeigeholte Soldaten misshandeln und vertreiben. Ja, die frommen Patres ließen sogar die Geistlichen, die sich zugunsten der Nonnen einsetzten, von der Soldateska misshandeln. Doch den Orden nutzte in diesem seltenen Fall List, Rohheit, Gewalt und Rechtsbeugung nichts. Er musste auf Befehl des Kaisers Wöltingerode wieder räumen. Die Vergewaltigung anderer Orden und die Habsucht der Jesuiten erreichten solchen Umfang, dass sich katholischer rheinischer Adel und katholische Fürsten mit einer Klageschrift an den Papst wandten. Darin heißt es, Zitat, »Mit äußerstem Staunen nehmen wir wahr, dass die Jesuiten durch verschiedenerlei Verfolgungen und Schmeicheleien gegenüber den Landesoberhäuptern und Fürsten des Reiches sich zu ihren großen Reichtümern noch Abteien, Stiftungen und Klöster verschaffen wollen, hauptsächlich solche, die vornehmen und adligen Schwestern gehörten. Dabei verschanze man sich hinter allerlei Gründe der Werbetätigkeit und Förderung des Seelenheils. Überall, wo die Jesuiten alte Klöster erhalten hätten, sei von der Mildtätigkeit und Nächstenliebe der Gründer keine Spur mehr wahrzunehmen. Diese Klöster wären verlassen und dem Untergang preisgegeben, ihre Gebäulichkeiten verfielen. Bloß ihre Vermögen und ihre Einkünfte blieben übrig zur Bereicherung der Gesellschaft auf Kosten der früheren Orden. Zitat Ende.